Guten Abend. Bleibt es denn dabei, dass die VG Wort die Vergütungen an Autoren und an Verlage verteilt, oder geht das Geld künftig ausschließlich an die Autoren, die ja die Urheber sind? Was hat denn die außerordentliche Mitgliederversammlung beschlossen? Nun, die außerordentliche Mitgliederversammlung heute hat sich gar nicht mit dieser Frage befasst, wie in der Zukunft verfahren wird, sondern es ging darum, wie die Vergangenheit geklärt wird, die im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Verlegerbeteiligung jetzt abgewickelt werden muss und korrigiert werden muss. Es ging also heute nicht um die zukünftige Frage der Verteilung zwischen Autoren und Verlagen, sondern um das Prozedere bei der Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen gegenüber Verlagen aufgrund dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs und dann um die Neuverteilung an die Autoren. Die Autoren oder einige Autoren hatten ja gefordert, dass die Verlage das Geld, das sie bekommen haben, zurückzahlen. Und die VG Wort hatte ja angeboten, glaube ich, den persönlichen Verzicht der Autoren auf das Geld zugunsten der Verlage zu organisieren. Wie wurde denn genau über dieses Thema diskutiert? Es gab verschiedene Anträge dazu, unter anderem eben den Antrag der VG Wort. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, keiner der Anträge hat die erforderliche Zweidrittelmehrheit in allen Berufsgruppen erreicht, auch nicht der Antrag der VG Wort, bedauerlicherweise. Es geht bei dieser Frage der Korrektur der Vergangenheit auch um eine Änderung von Verteilungsplänen mit Blick auf die Vergangenheit, und dafür ist nach der Satzung der VG Wort in jeder der 6 Berufsgruppen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, und in einer Berufsgruppe hat der Antrag der VG Wort diese erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt. Und alle anderen Anträge sind auch ebenfalls abgelehnt worden. Also Berufsgruppen, das muss man vielleicht erklären, das sind dann zum Beispiel die Wissenschaftsautoren oder die Romanautoren, also Belletristik oder auch die Journalisten. Genau so ist es. Ist es denn eine Hängepartie jetzt, was da rausgekommen ist? Kann man das so sagen? Ja, es ist jedenfalls jetzt leider nicht möglich, so wie wir das geplant hatten, unverzüglich damit anzufangen, die Rückzahlungsansprüche gegenüber den Verlagen geltend zu machen und sie anschließend dann einer Verteilung an die Autoren zuzuführen. Wir werden jetzt intern überlegen, wie wir mit diesem Ergebnis von heute umgehen. Das müssen wir akzeptieren. Das ist so entschieden worden, wie es entschieden worden ist. Und wir werden uns jetzt das weitere Vorgehen intern sehr genau überlegen. Die VG Wort ist ja Treuhänderin. Also sie ist nicht Partei. Sie ergreift weder die Partei der Autoren noch die Partei der Verlage. Die FAZ hatte ja geschrieben am vergangenen Donnerstag, es bestünde die Gefahr, dass die Verlagsautorenlandschaft zerstört werde, wenn die Verlage das Geld zurückzahlen müssten. Sehen Sie das ähnlich? Na, dass die Verlage das Geld zurückzahlen, das steht außer Frage. Sie werden das Geld zurückzahlen müssen im Hinblick auf die Vergangenheit aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Das war heute auch nicht streitig, sondern es ging mehr darum, wie man das Ganze organisiert. Und hier hatte die VG Wort eben einen Vorschlag vorgelegt, der es ermöglichen sollte, in einem sehr geordneten Verfahren diese ganze Rückforderung und die Verteilung dann in der Zukunft zu organisieren. Das ist kein leichtes Geschäft, wie man sich vorstellen kann. Aber nochmal zurück zu der Frage, besteht die Gefahr, egal wie das jetzt organisiert wird, dass die Verlagsautorenlandschaft zerstört wird? Ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass die Verlagslandschaft zerstört wird. Es besteht die Gefahr, dass die Gemeinsamkeit von Autoren und Verlagen in der VG Wort zerstört wird. Und das war heute auch wenn das gar nicht das Kernthema war, weil es, wie gesagt, um die Vergangenheit ging und nicht um die Zukunft, durchaus natürlich auch Thema in der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und hier war der Eindruck, dazu gab es jetzt keinen konkreten Antrag, aber jedenfalls der klare Eindruck innerhalb der Mitgliederversammlung, dass die große Mehrheit weiterhin hinter diesem Modell einer gemeinsamen Rechtewahrnehmung von Autoren und Verlagen steht. Wie verlief denn die Versammlung? Ging es denn da in Anführungsstrichen nur um juristische Probleme oder waren da auch Temperamente und Emotionen im Spiel? Der Medienjournalist Stefan Niggemeier, er hat im Vorfeld von persönlichen Verletzungen und auch Feindschaften gesprochen. Hat man das irgendwie gespürt? Ich glaube, man kann sagen, dass das trotz der sehr schwierigen Fragen, die heute auf der Tagesordnung standen, eine geordnete Versammlung war. Gab es denn den Versuch, auch das war im Vorfeld zu lesen, die VG Wort irgendwie zu unterwandern? Es gab ja eine ganze Anzahl von Neueintritten. Die VG Wort, das muss man dafür vielleicht wissen, die nimmt ja irgendwie eine 6-stellige Zahl von Wahrnehmungsberechtigten. Sie vertritt sie, aber es gibt nur wenige 100 Mitglieder. Das ist ja eine merkwürdige Diskrepanz. Gab es da diesen Versuch, das zu unterwandern? Es gab eine ganze Reihe von neuen Mitgliedern, die in den letzten Wochen und Monaten entsprechende Anträge gestellt haben. Die Mitgliederzahl der VG Wort hat sich in der Tat sehr erhöht. Bis vor 3 Monaten hatten wir ca. 400 Mitglieder. Jetzt sind wir etwa bei 600 angekommen. Das hat sich also verändert. Das hat aber nichts damit mit der Frage zu tun einer Unterwanderung, sondern das sind Wahrnehmungsberechtigte, die die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft erfüllen. Und natürlich können sie einen entsprechenden Mitgliedschaftsantrag bei der VG Wort stellen und werden dann auch aufgenommen. Die VG Wort wurde ursprünglich gemeinsam von den Verlegern und von den Autoren gegründet. Wenn jetzt die Verlage künftig kein Geld mehr bekommen, das ist ja noch nicht entschieden, aber wenn das so wäre, entwickelt sich dann die VG Wort hin zu einer reinen Autorenvereinigung? Ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung wäre. Das haben wir auch heute wieder versucht deutlich zu machen. Das ist auch in der Mitgliederversammlung von einzelnen Mitgliedern deutlich gemacht worden. Es ist die Frage für die Zukunft, über die wir im November sprechen werden. Und die gemeinsame Rechtewahrnehmung innerhalb der Verwertungsgesellschaft, so wie sie eben seit 1958 besteht, hat eine Vielzahl von Vorteilen, insbesondere bei der starken Durchsetzung von Vergütungsansprüchen gegenüber Vergütungsschuldnern. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Gründen, die dafür sprechen, dass man Rechte bündelt, dass man gemeinsam vorgeht, gerade auch mit Blick auf viele digitale Nutzungen, die stattfinden, die sehr schwer zu verfolgen sind, die sehr schwer zu vergüten sind, wo ein Zusammenschluss gerade von Autoren und von Verlagen sehr sinnvoll ist. Also das ist nach wie vor ein sehr gutes Modell und die VG Wort war in diesem gemeinsamen Modell in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich. Wenn Sie sich die Einnahmen der VG Wort, die Einnahmenentwicklung anschauen, dann werden Sie sehen, dass da eine gute Entwicklung stattgefunden hat. Und es wäre ausgesprochen schade, wenn das nicht in Zukunft so fortgesetzt werden könnte. Die nächste Versammlung, also Sie haben es gesagt, im November steht sie an. Welche Hausaufgaben haben Sie zu machen als Vorstand der VG Wort bis dahin? Ja, wir werden eine Lösung finden müssen. Wie kann die aussehen? Das werden wir jetzt überlegen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung der VG Wort heute im Hofbräuhaus in München. Dr. Robert Staats war das vom Vorstand der VG Wort. Ich habe ihn am Flughafen erreicht. Ich bitte die nicht ganz so optimale Tonqualität zu entschuldigen. Herr Staats, Dankeschön. Danke Ihnen sehr.